los? Warum sind sie nur so hart? Nein, sagt sich so leicht. Hart sein ist so leicht. Warum sind Leute so gefühllos? Warum sind sie nur so kalt? Nein, sagt sich so leicht. Hart sein ist so leicht. Warum sind sie nur so hart? Ja, sagt sich so leicht. Helfen wär so leicht. Oh. Doch ganz besonders ihr braven Gerechten, die andere richten und Sünden so hassen und schon schielen nach Stück Brot. Warum sind Leute so gefühllos? Warum sind sie hart und kalt? Kalt sein ist so leicht. Hart sein ist so leicht. Nein, sagt sich so leicht.